Gutes zu tun. Und das ist eine Katastrophe. Noch eine Frage. Tfadal. Also ich habe eine Frage Beziehung, also wegen dem Gebet. Wie ist denn das mit Brüdern, die jetzt nicht beten? Sind das Brüder oder so? Ich habe irgendwie gelesen, dass Brüder, die nicht beten, sind keine Brüder oder Ungläubige. Sind das also Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, die nur so beantwortet werden kann, mit Beweisen, mit Ilm. Guck mal die Frage. Die Frage hat gesagt, wenn Leute, die Muslime sind, Muslime, nicht beten, kann man sie noch als Brüder bezeichnen oder nicht? Okay. Ist jemand, der bezeugt, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ein Muslim oder nicht? Ein Muslim? Allah subhanahu wa ta'ala sagte zu den Beduinen, zu den Wüstenarabern, hat er gesagt, قالت الأعراب آمنا. Die Wüstenaraber haben gesagt, wir glauben, wir sind Mu'minin. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ihr seid Muslime geworden, aber ihr seid keine Mu'minin. Jetzt gehen wir zu den Grundlagen des Islams. Was haben die gesagt? Islam, Iman, Ihsan, oder? Haben wir das gelernt? So. Ich habe leider jetzt keinen Kreis, weil alle Kreise sind bei der Olympiade jetzt. Aber ich versuche selber jetzt einen zu machen. Damit ihr versteht. Es gibt immer einen Kreis, der immer enger wird. Der größte Kreis ist was? Islam. Viele Menschen sind Muslime. Es ist groß. Wenn wir jetzt zu denjenigen, die Iman haben, wird der Kreis immer enger. Oder nicht? Stimmt? Gehen wir jetzt zu denjenigen, die Allah so anbeten, als würden sie ihn sehen, wird der Kreis wieder enger, oder nicht? Verstanden? Das heißt, diese Menschen begeben sich wo? Die nicht beten, in dem Kreis vom Islam. Noch unter dieser Bedingung. Wenn sie nicht beten, weil es aus Faulheit ist. Wenn das aus Faulheit ist, wenn du ihm sagst, warum betest du nicht, sagst du, Allah, mach bitte ein Gebet für mich. Ich weiß, dass das Gebet eine Pflicht ist, aber jedes Mal, wenn ich beten möchte, es gibt etwas, was mich davon ab... Ich weiß es nicht. Stehst du? Aber er hat Respekt vor der Religion. Es kann ja auch sein, dass er sogar Ramadan fastet. Also bestimmte Sachen macht. Nur das Gebet ist ihm noch eine Hürde. Okay? Manche haben gesagt, wenn er das Gebet verleugnet, das heißt, er sagt, es gibt kein Gebet. Was erzählt ihr da? Gebet fünfmal und auf dem Boden und so. Oder manche sagen, ich bete, bevor ich schlafe. Verstehst du? Gibt es ja auch. Ja? Ja? Ich bin im Herzmuskel. Also, ich bin im Herzmuskel. Ja? Ja, ja. Ich bete im Kopf. Verstehst du? Diese Leute, die das verleugnen, die nennt man Kuffar. Warum? Es gibt etwas, Al-Ma'lum min ad-Dini bid-Darura. Al-Ma'lum min ad-Dini bid-Darura. Wenn etwas im Koran, und guck mal, die Salah, weißt du, wie viel Mal das Gebet im Koran erwähnt wurde, weißt du? Über 100 Mal ist das Gebet. Betet, betet, betet, ja? Und verrichtet das Gebet. Wenn du jetzt kommst und sagst, es gibt kein Gebet, es gibt kein Fasten, es gibt kein Hajj, es gibt keine Zakat, ja? Hast du dich vom Islam ausgeschlossen. Warum? Weil du hast etwas, worüber die Muslime sich geeinigt haben und die Beweise im Koran und Sunnah sind, hast du verleugnet. Verstehst du? Dann sagen die Gelehrten, du bist ein Käfer. Ein Käfer, was ist ein Käfer? Ein Verleugner. Jemand, der die Wahrheit verleugnet. Jetzt gehen wir zu den Aussagen des Propheten und wie wir die verstehen sollen. Okay. Rasul Hassan hat gesagt, Al-Ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad ashrak. Die Verpflichtung, die uns von ihnen unterscheidet, das heißt die Christen, die anderen, ist das Gebet. Wer sie unterlässt, ist was? Hat Schirk begangen. Das heißt, er hat sich vom Islam ausgeschlossen. Siehst du? Bayna rajul wal kuf, takus salah. Wer zwischen dem Mann und dem Kufur ist was? Die Unterlassung des Gebets. Verstehst du? Das heißt, solange er betet, hat er sich geschützt vor der Wille. Verstehst du? Jetzt, manche, natürlich, ihre Aussage muss man ernst auch nehmen, obwohl mit vorsichtig. Die sagen so, Rasul Hassan hat doch deutlich gesagt, wer nicht betet, ist Kafir. Verstehst du? Aber Alhamdulillah, Sheikh Muhammad ibn Salih ibn Uthaymin und andere haben diese Leute nicht zu Kuffar erklärt. Warum? Weil bevor du jemanden zu Kafir erklärst, musst du erstmal Da'wah mit ihm machen. Und wie schön ist die Aussage von Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, der Kitab Tawhid geschrieben hat, hat er gesagt, wenn ich einen Mann sehe, der vor dem Grab steht und dieses Grab anbetet, erkläre ich ihn noch nicht zum Kafir, bis ich ihm es beibringe. Das Problem ist bei uns heute ist, Kafir, Muslim, Fasiq, Mubtada, Murji'a. Ich saß bei einem jungen Mann, sagte ich zu ihm, wie kannst du über die und die sagen, dass sie Kuffar sind? Kannst du in die Herzen reinschauen? Sagt er natürlich. Wallahi. Und dann habe ich gesagt, wie? Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, er ist der Einzige, der in der Lage dazu sagt. Meinte zu mir, du bist Murji'a. Ich musste so lachen. Aber wisst ihr, was Murji'a ist? Das sind Murji'a. Die Murji'a sind diejenigen, die sagen, Al-Iman braucht keine Taten. Al-Iman braucht keine Taten. Und Allah subhanahu wa ta'ala gibt es kaum eine Aya, in der er sagt, habt ihr alle gesehen, Al-Ladina amen wa amilu salihat. Hast du die Aya weggetan? Jeden Tag lesen wir die, alle klar, es gibt nur Iman. Er hat mich zum Murji'a. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ein Murji'a, Indianer, ist alles alhamdulillah gut. Weißt du? Aber das ist das Gute daran, dass wir uns an die Aussagen der Gelehrten halten. Und ich sage euch selber, ich möchte nicht zu denjenigen gehören, die Leute aus dem Islam ausschließen. Vom Islam ausschließen. Ich möchte derjenige sein, der die Leute zum Islam ruft, der den Leuten Hoffnung macht, den Leuten sagt, Junge, wenn du betest, dann hast du die Belohnung, dann hast du das. Und wenn er nicht betet, dann sitze ich mit ihm und erkläre ihm. Und ich sage ihm, lieber Bruder, warum betest du nicht? Guck mal, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sich liebevoll denjenigen zugewendet, die seine Grenzen maßlos übertreten haben, dann kommen wir wohl als Ibad, die wir nicht vollkommen sind und perfekt sind, auch diese Aufgabe übernehmen. Sagte, sprich ja Muhammad zu denjenigen, die maßlos meine Grenzen übertreten haben. Sie sollen an meiner Barmherzigkeit nicht zweifeln. Subhanallah, verstehst du? Aber heute, und Khutbatul Jum'ah, achtet darauf. Was habe ich gesagt? Habe ich gesagt, es gibt viele Leute heute, die etwas gehorsam geworden sind. Durch dieses Gehorsam sind die ausgeflippt. Er hat jetzt ein bisschen sein Bart wachsen lassen. Er sieht jemand ohne Bart. Ja, oh, der sagt ihm nicht mal Assalamu alaikum. Die eine trägt Niqab, die andere nicht. Ach, Hauptsache Muslime. So sind wir geworden. Und Ibn al-Qayyim sagt, irgendwann kommt diese Nafs und übernimmt die Macht über diese gute Tat. Und dann hast du bei Allah nichts. Weißt du, dass Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul s.a.w. berichtet, wer zu Allah yawm al-Qiyamah kommt und er hat ein Körnchen Kibriya, Überheblichkeit in seinem Herzen, wird ihm Allah subhanahu wa ta'ala in die Hölle werfen. Sei jemand, Überbringer gute Botschaften. Natürlich, wir wollen nicht über diejenigen reden, die jetzt Kuffar wirklich, yani, der macht Kuffar. Ich rede über Leute, die wirklich unter uns sind. Vielleicht auch, wenn er eine Aya hört, Wallahi al-Azim, uqsim billah. Eine Schwester hat mich angerufen. Ihr Mann betet nicht. Sie hat gesagt, Atini, gib mir deinen Mann. Eine halbe Stunde habe ich mit ihm gesprochen. Wallahi hat geweint wie ein kleines Mädchen. Wie ein Baby hat er geweint. Und seine Frau hat mir gesagt, du weißt nicht deine Worte, wie sehr in seinem Herzen tief eingedrungen sind. Meinte, ich habe meinen Mann noch nie so weinen gesehen. Guck mal, das ist ein Mann, da gibt es Hoffnung, oder nicht? Er betet zwar nicht, aber wenn du ihm sagst, Allah hat gesagt, sein Prophet hat gesagt, es berührt ihn, es trifft ihn, es löst etwas in ihm aus. Diesen Bruder soll ich als Kafir bezeichnen? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seid ein bisschen vorsichtig mit diesen Aussagen. Und ich, wie gesagt, ich bin jemand, ich erkläre niemanden zu Kafir, außer diejenigen, die Allah zu Kufar erklärt hat und sein Prophet zu Kufar erklärt hat. Mehr nicht. Das ist der Weg, das ist der Manhaj, das ist, was Allah subhanahu wa ta'ala und sein Prophet von uns will.